HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Funkkolleg Musik. Viele Wirtschaftszweige beschäftigen sich mit Musik. Verlage, Instrumentenhersteller, Plattenlabels, Konzertveranstalter, Musikhändler und viele mehr. Sie verdienen ihr Geld mit Musik. Genauso wie Künstler, Musikpädagogen, Interpreten oder Komponisten. Der nationale wie internationale Musikmarkt ist ein bedeutsamer Wirtschafts- und Kulturfaktor. Jedoch, die Musikwirtschaft befindet sich seit der massenhaften Verbreitung von Musik im Internet in einem turbulenten Wandel. Funkkolleg Musik. Sinfonie des Lebens. Folge 17. Ist Musik nur noch Kommerz? Die ökonomischen Grundlagen der Musikindustrie. Von Mischa Erhardt. Was wie ein klassisches Konzert beginnt, endet wesentlich profaner. Entertainment zum Anfassen. Der neue HP Touch Smart PC. Marketing und Musik begegnen uns alltäglich. Vor allem, und das mag manch einen überraschen, wenn wir vor der Mattscheibe sitzen. Ob es nun Radiowerbung ist oder Fernsehwerbung, also fast alle ist Musik unterlegt, was gerade beim Fernsehen auch damit zu tun hat, dass ja Leute oft sich die Beine vertreten oder ein gewisses Örtchen aussuchen, wenn die Werbepause ist. Und dann erreicht sie selbst dann noch die Musik, wenn das Bild schon längst nicht mehr zu sehen ist. Also von daher kann man über die Musik dann noch eine Verbindung zum Produkt dort aufbauen, was eben durch das Bild alleine dann nicht mehr möglich ist. Claudia Bullerjahn ist Professorin für systematische Musikwissenschaft an der Universität in Gießen. Sie ist eine der wenigen, die sich mit dem Phänomen der Musik in der Werbung aus wissenschaftlicher Perspektive befasst hat. Gewöhnlich wird das vor allem von ökonomischer Seite aus gemacht, von Marketingagenturen, um die Wirkung von Musik auf die Konsumenten zumindest grob zu ergründen. Sie kann natürlich dazu führen, dass sich dort eine emotionale Beziehung zu dem Produkt aufbauen. Sie kann möglicherweise mir einen emotionalen Zusatznutzen suggerieren, dass ich das Produkt vielleicht dann mit Abenteuer verknüpfe, mit Romantik oder Ähnliches, kann ich es dann aufladen. Normalerweise wird Musik auch eingesetzt, um beispielsweise Botschaften zu strukturieren. Wenn dort eben eine Aussage gemacht wird, dann kann das durch Musik unterstützt werden. Ich kann auch darauf bauen, dass wenn ich einen Produktnamen mit Musik unterlege, dass ich mir dieses Logo gut einprägen kann, wenn das eben vertont ist. Also solche Dinge. Klangvolle trojanische Pferde, könnte man sagen, in deren weicher musikalischer Schale das Produkt wartet, um umso zielsicherer den Weg in die Alltagshofburg des Konsumenten zu finden. So gesehen spielt Musik heute eine entscheidende Rolle in der Wirtschaft. Sie soll die richtige Stimmung garantieren, damit Kunden zum richtigen Produkt greifen. Wie die Supermarktmusik uns zum entspannten Konsumieren führen soll, so gibt es mittlerweile einen eigenen Markt, speziell für Werbemusik. Erlebe The Amazing Everyday, das neue Nokia Lumia. Es hat seinen Grund, sich dem Phänomen Musikindustrie aus dem Bereich der Werbung und des Marketings zu nähern. Denn nicht nur begegnen uns Musik und musikalische Klänge in allerlei Werbung. Ohne Werbung könnte auch kein Musiker Geld verdienen, geschweige denn Platten, CDs oder Musikstücke verkaufen. Das Interessante ist also, als Medium ist Musik eines der wenigen Dinge, die sich durch sich selbst vermarkten können. Ein Auto verkauft sich nicht nur, weil es fährt, sondern weil es ein Kleid, einen Werbefilm mit dazu passender Musik im Fernsehen oder Internet erhält. Es braucht Medien wie Film oder Musik, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Musik aber ist Medium und Ware zugleich. Sie kann Stimmungen transportieren und sich daher selbst als Kaufobjekt attraktiv machen. Allerdings ist die Musikindustrie bereits vor Jahrzehnten darauf gekommen, dass man Musik noch besser verkaufen kann, wenn sie in einem Werbefilm, also in einem anderen Medium, verpackt ist. Es ist kein Zufall, dass Werbefilme sich heute einer eigenen Filmgattung annähern, die Anfang der 80er Jahre entstanden ist. Video Killed the Radio Star. Das Video tötet die Stars aus dem Radio. Dieser bekannte Song von den Buggles sollte Programm werden vor über 30 Jahren, am 1. August 1981. Es war das erste Musikvideo, das der Musiksender MTV ausstrahlte. Auch wenn Stars im Radio dadurch nicht verschwunden sind und sich die Prognose also nicht erfüllt hat, waren Musikvideos seither das Medium, mit dem die Musikindustrie für den Kauf ihrer Produkte warb, für Tonträger. Zuletzt also für Platten und CDs. MTV war eigentlich auch die Rettung für die Musikindustrie damals, weil auch dort hat sie wieder geschlafen. Das scheint ein typisches Merkmal für die Musikindustrie zu sein. Weil eigentlich kam die Anregung, da Musik ins Fernsehen zu bringen, von der Fernsehindustrie. MTV war sicher, und dann später auch Viva, waren die wichtigsten Musikplattformen, wo man eben Musik bekannt machte und eben seine Verkaufsobjekte präsentieren konnte. Viele heute noch bekannte Musiker aus der Pop- und Rockszene gründeten ihren Erfolg auf den Musikvideos, ausgestrahlt in MTV. Michael Jackson hat seine zweite Karriere hier gestartet. Madonna wurde in den 80er Jahren durch ihre Musikvideos in MTV bekannt, genauso wie Duran Duran oder Bon Jovi. Das Privatfernsehen mit den Musikspartensendern wie MTV oder Viva hatte einen gehörigen Anteil am Marketing für aufsteigende oder etablierte Künstler. Das Fernsehen war lange Zeit eines der wichtigsten Medien, in denen die Musikindustrie für ihre Künstler und Produkte geworben hat. Und in Teilen ist es das bis heute, wenn etwa Deutschland alle Tage zur besten Sendezeit seine neuen Superstars sucht. Superstars übrigens, die niemals welche werden sollen. So oft ein Dieter Bohlen auch wiederholen mag, dass irgendeines der vermeintlich angehenden Sternchen scheißgeil singen könne, denn auch wenn alles so aussieht, die Musikindustrie profitiert allenfalls am Rande von Deutschlands Superstarsuche des Dieter Bohlen. Es geht hier um Entertainment im Fernsehen. Wir sehen, dass das Image dieser Sendung nicht dazu geführt hat, dass die Künstler davon profitiert haben. Die Künstler sind bekannt geworden. Sie haben auch ein Image aufgebaut bekommen durch diese Sendung. Aber da das Image der Sendung eben eher Unterhaltung und weniger musikalisch geprägt ist, leiden die Künstler faktisch unter diesem Image von Deutschland sucht den Superstar. Sagt Professor Michel Clement vom Institut für Marketing und Medien an der Universität Hamburg. Er hat ein Buch zur Ökonomie der Musik geschrieben. Ausnahmen bestätigen die Regel bei der öffentlichen Starsuche, wie zum Beispiel Lena, die den Eurovision Song Contest gewann und durch eine andere Fernsehcastingshow davor entdeckt wurde. Ohne den europäischen Gesangswettbewerb würde man aber wohl so wenig von ihr gesprochen haben wie von den anderen vermeintlichen Superstars Deutschlands. 8 sind es bereits, von denen kaum einer mehr die Namen kennt. Weil aber auch solche Fernsehshows offensichtlich und unüberhörbar etwas mit Musik und Musikwirtschaft zu tun haben, lässt sich das Geschäft mit der Musik nur schwer schätzen. Viele Wirtschaftszweige hängen direkt oder indirekt an der Musikindustrie. Die Musikwirtschaft im weiteren Sinn ist ein globales Geflecht. Seine Wurzel allerdings hat dieses Geflecht quasi in unser aller unmittelbaren Nähe. Freiberufliche und selbstständige Künstler, Musiker und Komponisten versuchen sich mit ihrer Musik über Wasser zu halten. Diese Kreativszene reicht in den Bereich halbprofessioneller Musikwirtschaft hinein, in dem so manch einer sich auch tatsächlich über Wasser halten kann. Im Fokus steht natürlich erstmal der Künstler, der die Musik quasi produziert, also als Dienstleistung faktisch. Und diese Dienstleistung wird vermarktet. Bei der Vermarktung haben wir natürlich den Handel. Wir haben natürlich die Rechte an diesen Musikstücken haben. In der Regel dann natürlich die Labels. Und wir haben natürlich aber auch eine ganze Reihe von Wettbewerbern im Markt, vor allen Dingen im Handel. Und dann gibt es natürlich auch Produzenten von Musikinstrumenten und den Musikfachhandel, die man selbstverständlich auch zur Ökonomie der Musik zurechnen kann. Musikverlage sind ein weiterer wichtiger Bereich der Musikindustrie. Früher war deren Hauptaufgabe vor allem der Notendruck musikalischer Werke. Heute erzielen Musikverlage im Bereich der Unterhaltungsmusik ihre Erlöse vielfach aus der Verwertung ihrer Musik in Radio, Fernsehen, im Film oder auf der Bühne oder durch Abgabe der Tonträgerhersteller. Neuerdings schaffen sie auch Umsätze in den neuen Medien, durch Handy-Klingeltöne etwa oder die Musik in Computerspielen. Thank you. Neben der weit verzweigten und kaum trennscharf eingrenzbaren Musikwirtschaft bezieht sich der Begriff Musikindustrie, wie man ihn gewöhnlich versteht, auf einen einfacher zu fassenden Bereich. Es geht darum, Musik industriell, also massenhaft, zu produzieren und sie an den Mann oder die Frau zu bringen. Das geschah ehedem durch Kassetten, geschieht heute noch durch Schallplatten, vor allem aber durch CDs und neuerdings durch Musikdownloads im Internet. Der Begriff der Musikindustrie bezieht sich in seinem engeren Sinn also vor allem auf die Tonträgerindustrie. Im Grunde kann man die Musikindustrie von Seiten der Tonträgerhersteller, die sogenannten Labels, in zwei Gruppen teilen. Mehr als 70% des Weltmarktes regieren die großen, die Major-Labels, Universal, Sony und Warner Music. Der bislang vierte im Bunde, EMI, wurde oder wird 2012 zerschlagen. Die Unternehmensteile erhalten die Konkurrenz. Das gab EMI vor wenigen Monaten bekannt. Neben diesen drei großen Spielern existiert noch eine Vielzahl kleinerer Produktionsfirmen, die sogenannten Independent, also die unabhängigen Labels, deren Größe von einem Ein-Mann-Unternehmen bis hin zu millionenschweren Aktiengesellschaften reicht. Verglichen mit den drei großen Labels Universal, Sony und Warner Music haben die Independent-Labels am Weltmarkt allerdings nur einen geringen Anteil. Dass vorwiegend wenige Großspieler den Markt beherrschen, hat einen Grund. Das Ganze ist ein sehr riskantes Geschäft, denn man kann sich eben nur auf einige wenige fokussieren und die Labels haben natürlich das vorrangige Ziel, diese Stars mit auch aufzubauen. Dafür ist es eben notwendig, dass massiv in die Marketingkiste gegriffen wird und auch massiv in den Aufbau dieser Marke investiert wird. Dieses große Risiko gehen natürlich dann nicht die kleineren nur ein, sondern die größeren, die dann das hohe Ausfallrisiko, wenn eben die Investitionen getätigt worden sind, aber sich nicht am Ende auszahlen, dann auch tragen können. So besteht eine in den vergangenen Jahrzehnten gewachsene Abhängigkeit. Ein klares Hierarchieverhältnis zwischen den Künstlern und den anderen Spielern, vor allem den großen Labels der Musikindustrie. Diese Abhängigkeit schien in sprichwörtlichen Beton gemeißelt zu sein, doch der erodiert ein wenig. Denn die Musikbranche verändert sich gerade radikal durch neue Kommunikations- und Konsumgewohnheiten, sprich das Internet. Wer heute als Besitzer von Smartphones und Kleinstcomputern Musik kaufen will, denkt immer seltener an den Plattenladen in der Nähe. Der smarte Kunde jüngster Provenienz denkt bei Musik an Amazon, an Google, er denkt vor allem aber an Apple. Die klassische Musikindustrie, die sich ja nicht umsonst auch Tonträgerindustrie mal nannte, hat einfach diesen Wechsel zur Digitalisierung verschlafen, hat geglaubt, mit der CD sei sozusagen das Ende der Innovationsfahnenstange erreicht. Und dann kam Apple und hat gezeigt, wie man aus dem Internet tatsächlich ein Geschäft machen kann. Und man muss sich ja vorstellen, damals, als Apple damit begonnen hat, war es ja noch so, dass man dachte, Internet, das sind illegale Tauschbörsen und nichts sonst. Und Apple waren die Ersten, die gesagt haben, wenn man den entsprechenden Service, die entsprechende Sicherheit dazu bietet, dann wird man auch Menschen dazu bewegen können, für digitale Musik im Internet Geld zu bezahlen. Und das hat sich bewahrheitet und das hat den großen Erfolg von Apple in diesem Bereich begründet. Heute ist Apple weltweit der größte Musikhändler überhaupt. Sagt Ossi Urchs, Chef einer Medienagentur in Offenbach. In Apples sogenanntem iTunes Store kann man gegen Bezahlung Songs herunterladen, speichern und auf verschiedenen digitalen Geräten abspielen. Beide Bereiche, die klassischen Labels und neue Plattformen wie iTunes, hängen aber zusammen. Denn eigentlich ist durch das Internet nur ein neuer Vertriebsweg für Musik entstanden. Heute wie damals, zu Zeiten der Schallplatte, muss der Kunde Musik kaufen. Heute allerdings erledigt er das per Mausklick oder Fingerzeig auf seinem Telefon. Er lädt sich die Musik stückchenweise nach Lust und Laune aus dem Netz herunter. Deswegen sind Langspielplatten und vollständige Alben auf CDs immer weniger nachgefragt. Dass als Kernbereich der Musikindustrie nach wie vor der Verkauf von Tonträgern, derzeit also noch vor allem der CD-Verkauf, dient, liegt noch an deren Masse. Die Zahl spiegelt aber kaum die neuen Entwicklungen. Zwar ist der Gesamtumsatz im Internet gegenüber den klassischen Medien wie CDs noch gering, das Internet verzeichnet mit seinen Download-Angeboten aber Zuwachsraten, von denen die angestammte, sozusagen analoge Musikindustrie nur träumen kann. Im Jahr 2011 haben legale Downloads gegenüber dem Vorjahr in Deutschland um über 25% zugelegt. Musik. Das Internet nutzen vor allem junge Menschen. Daher ist übrigens der Bereich der klassischen Musik von den Umsatzrückgängen kaum betroffen. Im Kerngeschäft der Unterhaltungsindustrie allerdings sind die Rückgänge umso drastischer. Die Umsätze haben sich im vergangenen Jahrzehnt fast halbiert. Sollte dieser Trend anhalten, und das ist wahrscheinlich, dürfte die CD der nächste Kandidat sein, der nach der Schallplatte auf der Liste der gefährdeten Arten landet. In diesem Fall ist dies die Liste aussterbender, veralteter Technologien in der Musikgeschichte der Menschheit. In Zukunft und schon heute sind Minicomputer in Form von multifunktionalen Handys die Abspielgeräte, die auf Bits und Bytes aus der Internetwolke zugreifen und sie in hörbare Musik wandeln, jederzeit und überall abspielbar. Ossi Urchs. Bündelung bedeutet heute, dass ich Musik so organisiere, wie sie mir gefällt. Und dann kommen natürlich noch ganz unterschiedliche zusätzliche Funktionen dazu. Damit wird der Nutzer plötzlich zu seinem eigenen DJ. Er kann seine Möglichkeiten erweitern. Er kann sich eigene, nicht nur Playlisten, sondern auch eigene Mixes zusammenstellen. Also insofern hat diese Entbündelung auch sehr viel zu einer Befreiung der Nutzung sozusagen beigetragen. Die Nutzer hatten das Gefühl, sie werden plötzlich ernst genommen als Partner und nicht mehr nur als diejenigen, die bezahlen. Und damit gerät auch die Position der traditionellen Giganten der Musikindustrie ins Wanken. Die drei nach der Zerschlagung von EMI verbleibenden Großlabels beklagen empfindliche Verluste. Im Internet sind in kurzer Zeit Konkurrenten entstanden, von denen vor 10 Jahren kaum einer etwas geahnt hätte. Zunächst waren es Tauschbörsen, die in rascher Folge im Internet entstanden. In denen konnten die Nutzer, oft illegal, ihre im Computer gespeicherte Musik gegen die Musik anderer Nutzer tauschen. Die Labels haben zwar mit gutem Grund lange versucht, illegale Formen des Musikmarktes im Internet zu bekämpfen, darüber hinaus haben sie aber nach Ansicht von Experten viel zu lange gebraucht, über eigene Angebote für die wachsende Internetgemeinde nachzudenken. Andere haben die Chance erkannt und genutzt. Neben Apples iTunes versuchen derzeit Google und Amazon in der digitalen Musikwelt Fuß zu fassen. Ganz aktuell ist Amazon jetzt gestartet. Das Interessante ist, dass Amazon sozusagen vom eigenen Herkommen ausgehend versucht, das Erfolgsmodell von Apple rumzudrehen. Bei Apple war es immer so, dass die Musik beispielsweise verkauft wurde zu einem kostendeckenden Satz. Geld verdient hat man mit der Hardware. Und Amazon macht nun genau das Gegenteil, subventioniert die eigene Hardware, um damit Inhalte verkaufen zu können, weil man eben einen großen Inhaltefundus hat bei Amazon. Sehr wichtig in dem Bereich sehe ich auch Google, die inzwischen auch natürlich eine ähnliche Plattform haben, also auch ein digitales Ökosystem aus Hardware, Software und Inhalten. Und ich denke, das sind im Moment die drei großen Player, die über die Zukunft von Musik und Unterhaltung entscheiden werden. So der Internet-Experte Ossi Urchs, der früher auch als Musikjournalist tätig war. Apple hält derzeit in vielen Bereichen der Musikindustrie die beherrschende Stellung. Sein iTunes ist die weltgrößte Musikhandelsplattform. Und Apples iPod hat auf technologischer Ebene den Walkman in den Ruhestand versetzt. Das in eine Hemdtasche passende Stück moderner Technik hat eine ganze Generation geprägt. Das Stück wurde zum Renner von Apple und hat wesentlich zum Wiederaufstieg des Konzerns beigetragen. Millionen junger Menschen auf der ganzen Welt fingen vor einem Jahrzehnt an, ihre Musiksammlungen auf dem iPod in der Hosentasche mit sich herumzutragen. Die modernen Telefone und Flachcomputer nicht nur von Apple sind heute auch Musikeinkaufsläden, Musiksammlungen und Musikabspielgeräte in einem. Daher boomt der legale Musik-Download-Markt im Internet also. Und das merkt nach über einem Jahrzehnt auch die Musikindustrie selbst. Dank der sprunghaft gestiegenen legalen Downloads im Internet spricht der Bundesverband Musikindustrie Anfang 2012 für Deutschland erstmals wieder von einer möglicherweise stabilen Umsatzentwicklung für die Branche in 2012. Ein Hoffnungsschimmer nach fast 15 Jahren Durststrecke. Weltweit ist der Umsatz an verkaufter Musik 2011 aber noch um 3% zurückgegangen. Unzufrieden mit der Gesamtsituation haben daher einige berühmte Größen der Popkultur die Reißleine gezogen und die Not zur Tugend gemacht. Der Sänger Prince etwa hat eines seiner Alben kurz entschlossen als Gratisbeilage zu einer Zeitschrift unter die Leute gebracht. Das Kalkül: Meine Musik schenke ich euch zwar zunächst, dafür tragt ihr mir euer Geld aber schließlich doch zu, wenn ihr eines meiner Konzerte besucht. Es gibt eine schrumpfende Tonträgerindustrie, die vor allen Dingen von der Digitalisierung und dem Wandel des Medienkonsums betroffen ist. Die Live-Industrie ist ein langsam, aber stetig wachsender Markt. Im Grunde, wenn man die gegeneinander stellt, die beiden Teile der Musikindustrie, haben wir ein Drittel Stärke Tonträger und im Grunde fast schon zwei Drittel live. Das sorgt für Begehrlichkeiten. Alle wollen was von diesem Live-Kuchen abhaben. Sagt der Geschäftsführer von Tickets, Tobias Debuch. Debuch beobachtet den Live-Konzertmarkt sehr genau, denn Tickets ist seine Erfindung und eine Seite im Internet, auf der man Tickets für Live-Veranstaltungen suchen und die Preise der Eintrittskarten vergleichen kann. Während die Umsätze von Tonträgern und verkaufter Musik insgesamt unter Druck stehen, verbuchen Live-Konzerte und deren Vermarktung ein stetiges Wachstum. Das wiederum beschert der Musikindustrie zwar insgesamt Gelder, den strauchelnden Labels als Tonträgerproduzenten bringt das aber nur bedingt etwas. Denn auf die Veranstaltung von Tourneen haben sich andere spezialisiert, die das besser und effizienter umsetzen können. Konzertveranstalter. Aus Sicht der Tonträgerindustrie stellt es sich mitunter so dar, dass sie selbst mit viel Geld Künstler aufbauen, dann aber andere davon profitieren. So gesehen finden sich die Labels als Tonträgerproduzenten in einer veralteten Zwischenwelt wieder. Von dort aus schauen sie dem regen Treiben des Musikhandels in der modernen virtuellen Internetwolke zu, ohne dort maßgeblich eingreifen zu können. Auch in der realen Welt stehen sie im Besucher- und Zuschauerraum, wo mehr und mehr die Musik spielt. Also sagt die Tonträgerindustrie schon seit 10 Jahren unter dem Stichwort 360 Grad, also vollumfänglich, den Künstler betreuen. Ich will auch dein Live-Geschäft machen, ich will davon partizipieren, ich will davon was abhaben. Das ist sozusagen nicht ganz beliebt bei den Konzertveranstaltern, aber es ist auch andersrum so, dass die Konzertveranstalter sagen, wofür brauchen wir eigentlich noch ein Tonträgerunternehmen? Madonna ist bei keinem Label mehr unter Vertrag. Kein Tonträgerunternehmen bringt die nächsten Platten von Madonna raus, sondern Live Nation. Sagt Tobias Debuch. Die großen Labels versuchen also auch diesem Trend etwas entgegenzusetzen. Sie haben eigene Konzertveranstalter gegründet oder arbeiten eng mit ihnen zusammen, sodass sie die rundum sorglos 360-Grad-Pakete anbieten können. Es ist also nach wie vor Geld zu verdienen in der Musikindustrie, wenn sie sich auch rasant wandelt. Im Zentrum steht dabei nach wie vor die Frage, wie man den Song oder das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit an den Mann oder die Frau bringen kann, egal auf welchem Weg, ob als einzelnes Musikstück, als fertiges CD-Album oder als Live-Act in Konzerträumen oder Fußballstadien. Daran haben die Künstler naturgemäß ein mindestens ebenso großes Interesse wie die alten und neuen Vertreter der Musikindustrie. Denn auch die Künstler trifft die Internetmanie des Zeitalters. Sie verringert die meist ohnehin begrenzten Einnahmen noch weiter. Die rund 8%, die der Künstler an einer CD verdient hat, schrumpfen in der Welt der Bits und Bytes auf Mikromaßstäbe zusammen. Durch die digitale Technik schließlich, die einigermaßen preiswert jedem zur Verfügung steht, der einen Computer oder auch nur ein Handy hat, sind aber auch neue Möglichkeiten für angehende Künstler entstanden. Möglichkeiten für solche Künstler etwa, die kein Label und daher keine professionelle Werbemaschinerie im Rücken haben. Auf dem Videokanal YouTube etwa zu finden, sind viele Musikvideos unbekannter Künstler und Gruppen. So auch der Song My Diamond der Frankfurter Band IFO. Ja, My Diamond ist komplett in Eigenregie entstanden, genauso wie die CD dazu, das Video auch. Alles mit Freunden, alles selbst gemacht. War ziemlich viel Arbeit, aber es hat natürlich auch den Vorteil gehabt, dass man immer mit einem subjektiv guten Gefühl aus der Aufnahme rausgegangen ist und nur dann was festgehalten hat, wenn man das Gefühl hatte, das war jetzt mein Take. Daniel Börsch ist der Sänger der vierköpfigen Gruppe IFO. Die jungen Männer haben über Jahre versucht, mit ihrem Stil ein Markenzeichen zu setzen und einen, wenn auch nur kleinen, Durchbruch zu schaffen. Bisher ist die Bilanz allerdings ernüchternd, wie bei vielen anderen Bands. Leben können sie von der Musik nicht, trotz des anstrengenden und zeitraubenden Engagements der vier Frankfurter. Wir haben 2 Touren gemacht, wir haben eigentlich alle Gigs auch angenommen, die wir annehmen konnten, auch wenn es eben keine Gage gab, und haben uns sehr, sehr stark reingehängt für ungefähr, ja, schon, also intensiv 2 Jahre, wo wir wirklich alles mögliche andere auch zurückgesteckt haben. Und wir mussten alle von was leben, wir brauchten alle eine berufliche Perspektive, und dann mussten wir uns da wieder zurechtstutzen selber. Wieder in eine andere Richtung rücken und gucken, dass wir das auf ein Maß zurückführen, wo wir eben auch Geld verdienen können und Ausbildungen machen können und sowas. Daniel Börsch hat nun auf ein Studium der Musiktherapie umgesattelt. Die anderen Bandmitglieder verdienen in anderen Bereichen ihre Brötchen. Nebenher läuft die Band I4 weiter. Für dieses Jahr planen die 4 Musiker, eine neue CD zu produzieren, natürlich in Eigenregie. Im Musikgeschäft Geld zu verdienen, ist bekanntlich für angehende Künstler alles andere als einfach. Und ein möglicher Erfolg darin ist von vielen Faktoren abhängig. Und die haben nicht unbedingt etwas mit der Qualität der Musik zu tun. Michel Clement? Dahinter steckt natürlich das ökonomische Prinzip. Ein Label kann eben sich nur auf eine gewisse Anzahl von Künstlern massiv fokussieren. Es hat da keinen Sinn, in alle Künstler ein wenig zu investieren. Dann werden alle nicht bekannt. Sondern es wird eben geschaut, ob der Markt einen gewissen Künstlertypus momentan gerne annimmt, und auf diese wird dann fokussiert. Und das war dann auch global, denn wir haben hier nicht den deutschen Markt nur im Fokus, sondern die großen Labels versuchen natürlich die Marken, also die Künstlermarken, weltweit aufzubauen, um dann auch weltweit dann daran zu partizipieren. Milliardenbeträge erzielt die Musikindustrie im Massenmarkt der populären Unterhaltungsmusik. Und weil die ein dafür umso einträglicheres Geschäft sein kann, kommen mittlerweile auch Spieler ins Feld, von denen man eigentlich anderes erwartet. Zum Beispiel der Muffinbäcker und Kaffeebrauer Starbucks. Paul McCartney war vom Latte Macchiato der Kaffeehauskette offenbar so angetan, dass er als erster Künstler einen Vertrag mit Starbucks geschlossen hat. Auch der weltumspannende Kaffeekonzern ist vor 3 Jahren in das Musikgeschäft eingestiegen. McCartney nutzte das in seinem Sinne, nachdem er die Meinungsverschiedenheiten mit seiner ehemaligen Plattenfirma EMI nicht länger austragen wollte. Offenbar hat der alterfahrene Paul McCartney nicht nur als Musiker vieles richtig gemacht, sondern auch als Profi in der Musikindustrie den richtigen Riecher gehabt. Denn EMI ist mittlerweile vom Markt verschwunden. Die Cafés von Starbucks dagegen, die dürfte es in den Metropolen der Welt auch in den kommenden Jahren noch geben. Wenn sich der Kaffeebrauer nicht, wie so viele andere vor ihm, in der Musikindustrie verzettelt. Ist Musik nur noch Kommerz? Die ökonomischen Grundlagen der Musikindustrie. Das war die Folge 17 des Funkolix Musik Sinfonie des Lebens. Autor Mischa Erhardt. Unter funkolix.de können Sie alle bisherigen Sendungen des Funkolix als Podcast nachhören. Bei funkolig.de finden Sie auch einen Hinweis zur begleitenden Website funkolig-musik.de. Die Website enthält zum Thema jeder Sendung vertiefende Informationen für alle die, die mehr wissen wollen. Außerdem gibt es dort erste Angaben zur Präsenzklausur im Juni 2012. Zum Funkolig Musik ist unter dem Titel Sinfonie des Lebens im Schott Verlag ein Begleitbuch erschienen mit ergänzenden Texten zu den einzelnen Themen des Funkoligs Musik in HR2 Kultur. Das Buch kostet 17,99 Euro und ist im Buchhandel erhältlich, und ab Mai wird im gleichen Verlag der Ergebnisband mit den Manuskripten der Sendungen erhältlich sein. Alle Sendungen sind auch auf CD erhältlich. Nähere Informationen gibt es beim Hörertelefon des Hessischen Rundfunks in Frankfurt 069 15 55 100. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.